Jetzt soll sie mal Berlin kennenlernen. Es jauchzen die hellen Trompeten, wenn wir zur Parade ziehen. Mit Pauken und Schellen und Flöten, es jubelt uns zu Berlin. Denn wir sind klasse, wir haben Rasse. Wer nicht pariert, wird füsiliert. Wir sind des Kaisers Soldaten, die Stütze von Altar und Thron. Die ganze Welt kennt unsere Taten, wir sind die Elite der Nation. Wir sind des Kaisers Soldaten, die Stütze von Altar und Thron. Die ganze Welt kennt unsere Taten, wir sind die Elite der Nation. Wir sind die Elite der Nazis.